Der japanische Regisseur Kaneto Shindo, er ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Er war der erste Regisseur, der sich mit dem Atombombenabwurf auf Hiroshima auseinandergesetzt hat in dem Film Die Kinder von Hiroshima. Er hat über 250 Drehbücher verfasst und 49 Filme selbst inszeniert. Anke Lewecke, 49 Filme, ich weiß, das ist eine Zumutung, aber kann man ihn auf einen Nenner bringen? Kann man schlecht, weil er ist eigentlich ein ganz interessanter Regisseur und eher ein Handwerker. Man muss sich das vielleicht vorstellen, Japan ist ja organisiert wie Hollywood, es gibt viele Studios und er hat eben immer für ein Studio gearbeitet und Sie haben es ja schon gesagt, er hat viele Drehbücher geschrieben und er war vielleicht für Japan wichtiger als fürs internationale Kinobusiness, weil er alle Genres bedienen konnte, sowohl in seinen Drehbüchern als auch in den Filmen, die er gemacht hat und ein Fokus bei ihm war, auch wenn er mal einen Horrorfilm gedreht hat, dass er immer starke Frauenfiguren hatte, also auch wenn er populäre Genres genutzt hat. Und interessant war auch sicher seine politische Haltung. Er gehörte ja ins sozialistische Lager und in dieser Hinsicht sollte man vielleicht nochmal über die Kinder von Hiroshima sprechen, weil man hat gedacht, damals als der Film 1951 gedreht wurde, dass es eigentlich eine Abrechnung mit den Amerikanern wird, aber der Film ganz im Gegenteil ist ein sehr humanistischer Film geworden, weil es geht mehr darum, wie lebt man mit dieser Katastrophe, wie leben die Kinder weiter, also wie kann man den Kindern eine Zukunft schaffen und das macht genau, dieser Ansatz macht diesen Film heute noch so sehenswert, weil er einfach auch jenseits des konkreten Ereignisses funktioniert und was sehr Gegenwärtiges hat. Und sein letzter Film aus dem Jahr 2010 war auch noch einmal ein Antikriegsfilm. Nun aber zu den Filmen dieser Woche, die in die deutschen Kinos kommen. Leb wohl, meine Königin. Der spielt in Versailles. Wir waren schon so oft in Versailles. Gibt's da eigentlich noch was Neues zu erzählen? Ja, waren wir schon mal in den Küchen von Versailles, in den Hinterfluren und alles. Und genauso fängt der Film an. Wir sind in so einer schäbigen Kammer und in dieser Kammer lebt die Vorleserin von Marie Antoinette. Die wird morgens ganz früh aus dem Bett geholt, weil die Königin möchte eben mit Zeilen von Marie geweckt werden. Und die erste Szene dauert vielleicht so 3 Minuten, weil wir eben mit dieser jungen Frau durch ganz Versailles laufen. Und wir kriegen eben den ganzen Dreck mit, eben die kleinen Kammern, den ganzen Muff. Und dann kommen wir eben immer vor mehr in diese Luxusgemächer der Königin. Und ich finde diesen Ansatz ganz schön, weil er einfach auch so ein Blick hinter die Kulissen der Macht einfach zulässt und man bekommt ganz schnell mit, die einzige Währung, die dort zählt, ist eben die Gunst der Königin. Und dann gibt es auch noch so eine kleine Liebesgeschichte, die angedeutet wird zwischen der Vorleserin und der Königin und dadurch kriegt der Film auch noch mal sowas von so einem Coming of Age, also die Vorleserin wird reifer und man lernt eben auch sozusagen die Menschen hinter den Kostümen so ein bisschen kennen in dem Wenn Film. Wir durch Versailles wandern oder spazieren, dann kommen wir auch durch die Schauräume und normalerweise nicht in diese, die dahinter liegen. Vermittelt sich das auch sozusagen perspektivisch in der Bildsprache dieses Films? Ja, ich finde das eigentlich ganz schön, weil ich meine, wir wissen natürlich einiges über die unhygienischen Zustände in Versailles, aber sie werden hier nicht ausgestellt, sondern so in aller Beiläufigkeit gezeigt. Und zwar laufen eben immer mal wieder Ratten durchs Bild und die Ratten, da erschreckt keiner, weil sie einfach dazugehören. Und man sieht auch mal einfach den Dreck an den ganzen Kragen und sonst was, dass die Perücken auch immer nicht ganz so gerade sitzen. Das ist so alles ganz schön eingefangen und gleichzeitig kriegt man aber auch die Dekadenz einfach mit, weil das Ganze spielt eben kurz vor der Revolution und die ganzen Nachrichten und auch die Todeslisten schwappen so in den Palast rein und man kriegt einfach mit, das war eine Welt, die hat jenseits dieser Außenwelt gelebt und jetzt sieht man sie, wie sie eigentlich in ihrem Luxus untergehen. Diese Königin, das ist Marie Antoinette und sie wird dann im Gefängnis ja auch enden und dann auf dem Schafott und mit dem anderen Film begeben wir uns direkt ins Gefängnis, aber nicht in eine gespielte Wirklichkeit, ein Dokumentarfilm, Meine Freiheit, Deine Freiheit. Um wessen Freiheit geht's? Es geht um die Freiheit zweier Frauen, die sich im Gefängnis kennenlernen, die wir in Interviews und Gesprächen dann auch als Zuschauer kennenlernen, die die Regisseurin Diane Neke über einen längeren Zeitraum begleitet hat. Und es sind zwei Frauen, die Gewaltverbrecherinnen sind. Und es ist jetzt nicht so, dass der Film versucht zu erklären, warum sie so zur Gewalt neigen. Aber sie können ihre Wut und Aggression einfach mal artikulieren. Und dadurch kriegt man dann doch auch schon mal einen Hintergrund mit über ihre Familiengeschichten, was sie ins Gefängnis gebracht hat. Eine der Frauen ist aus Äthiopien, deren Eltern sind während des Bürgerkrieges gestorben. Also diese Geschichten kommen alle mit rein. Aber gleichzeitig folgt die Regisseurin eben auch immer noch den Gefängnisleiter Matthias Blümel. Und das ist ein Mann, der geht so mit sehr unorthodoxen Methoden vor. Also das sind so drei Porträts dieser Menschen, die sich dann aber zu einem großen Porträt verdichten über die Institution Gefängnis. Zwei sehr unterschiedliche Filme, die eines gemeinsam haben: im Mittelpunkt stehen Frauen. Leb wohl, meine Königin von Benoît Jacquot, und Meine Freiheit, Deine Freiheit, ein Dokumentarfilm von Diane Neke, für Fazit gesehen von Anke Lewicke.